Lektion 4, Hörtext 2. Unser Cityblitz garantiert Mobilität. Meine Damen und Herren, ich melde mich hier direkt vom Frankfurter Messegelände, live von der IAA, der Internationalen Automobilausstellung, die auch diesmal wieder einige Überraschungen zu bieten hat. Eine der Sensationen dieser IAA möchte ich Ihnen heute vorstellen, den Cityblitz der Firma Citymobil. Eine originelle Antwort auf die Verkehrsprobleme in unseren Städten. Ein revolutionäres Konzept gegen Staus, Abgasgestank und fehlende Parkplätze. Frau Schnieke, Sie sind Pressesprecherin der Firma Citymobil. Was ist denn nun das Neue an Ihrem Cityblitz? Ja, wenn Sie mich so fragen, eigentlich alles. Unser Cityblitz garantiert Mobilität unter allen Umständen. Das erfordert natürlich ein radikales Umdenken. So haben wir die Zahl der Räder auf 2 reduziert. Auf eine Batterie und den sowieso meist überflüssigen Reservereifen verzichtet und bieten nur noch Platz für einen Erwachsenen und bei Bedarf 1 bis 2 Kinder. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass Autos im Stadtverkehr mit durchschnittlich 1,3 Insassen besetzt sind. Wir liegen also hier voll im Trend. Da ist Ihnen sicherlich ein sehr kompaktes Fahrzeug gelungen. Auch der von allen Seiten zugängliche Kofferraum ist platzsparend über dem Hinterrad angebracht. Und die Länge von knapp 2 Metern ist ja gerade im Stadtverkehr sehr angenehm beim Einparken. Richtig. Mit dem Cityblitz gehören Parkprobleme der Vergangenheit an. Sie können ihn überall abstellen, ohne Parkgebühren zu zahlen oder Strafzettel fürchten zu müssen. Sein geringes Gewicht ermöglicht es Ihnen sogar, den Cityblitz einfach mal kurz über ein Hindernis hinwegzuheben oder sogar Treppen zu überwinden. Und als Garage können Keller oder Wohnung dienen. Und wie steht es mit der Sicherheit? Auf eine schützende Karosserie wurde ja weitgehend verzichtet, der Scheibenwischer fehlt und auch ein Bremspedal sucht man vergebens. Wir haben alles getan, um ein Optimum an Sicherheit zu gewährleisten. Denken Sie nur an die doppelte Handbremse, getrennt für Vorder- und Hinterrad, an die geschwindigkeitsabhängige Lichtstärke des Fahrlichtes und an das übersichtliche Cockpit. Freie Sicht nach allen Seiten, der Fahrer kann sich voll und ganz auf die Straße und den Verkehr konzentrieren. Und für ganz Vorsichtige gibt es ja noch als Extra einen Rückspiegel. Nun gut, aber wie sieht es denn mit den technischen Daten aus? Leistung, Höchstgeschwindigkeit, Verbrauch, das interessiert unsere Zuhörer natürlich auch. Nun, auch hier haben wir neue Wege beschritten. Die Höchstgeschwindigkeit ist fahrerabhängig und auch der Verbrauch ist individuell unterschiedlich hoch, vor allem aber ist die Palette möglicher Kraftstoffe breiter geworden. Das müssen Sie, glaube ich, unseren Zuhörern noch etwas näher erklären. Nun, der Cityblitz selbst hat keinen Tank. Betankt wird der Fahrer. Und hier kommen eigentlich alle festen und flüssigen Kraftstoffe in Frage. Sie tanken einfach, was ihnen schmeckt, wann und wo sie wollen. Aber so viele Vorteile haben doch sicher ihren Preis. Ist denn der Cityblitz für Otto-Normalverbraucher noch erschwinglich? Aber sicher. Der Cityblitz ist in der Anschaffung das günstigste von allen hier gezeigten Fahrzeugen. Die laufenden Kosten fallen kaum ins Gewicht. Eine Versicherung ist nicht nötig. Es gibt kaum Pannen. Und fast alle Reparaturen können Sie selbst durchführen, auch wenn Sie kein Kfz-Mechaniker sind. Tja, meine Damen und Herren, das klingt überzeugend. Auch wenn das Fahren im Regen ohne ein Dach über dem Kopf und auf einem schmalen Sitz ohne Rücklehne vielleicht gewöhnungsbedürftig ist. Vielen Dank, Frau Schnieke. Vielen Dank Ihnen zu Hause für Ihr Interesse. Ich gebe zurück ins Buch.